am Morgen fähr mal zur See. Zu Maude, zu Maude. Die Masten geschehen, wenn ich immer sehen bin. Zu Maude, ode, oh, oh. Blow, boys, blow. Von Kalifornio. There's plenty of gold, so I've been told. On the banks of Sacramento. Deck me full, he's full, she don't fool me. To my ode, to my ode. Great ship, bearing captains ain't crazy busier. To my ode, ode, oh, oh. Blow, boys, blow. For California. There's plenty of gold, so I've been told. On the banks of Sacramento. Der Vollwanzen, den kommt bis er voll Dreck. Zu Maude, zu Maude. Die beschütten die Leute von Süden mal weg. Zu Maude, ode, oh, oh. Blow, boys, blow. Von Kalifornio. There's plenty of gold, so I've been told. On the banks of Sacramento. Grün in das Becken Vollmond. To my ode, to my ode. Kein Gift hat bloß an Wiener Sorgen. To my ode, ode, oh, oh. Blow, boys, blow. For California. There's plenty of gold, so I'll be told. On the banks of Sacramento. Sein ist er die Deutsche nur. Zu Maude, zu Maude. Die Leute drehen vor oder für Ritter. Zu Maude, ode, oh, oh. Blow, boys, blow. For California. There's plenty of gold, so I've been told. On the banks of Sacramento. Das Schiff wäre so, wäre auch der Captain. To my ode, to my ode. Die Lied von das Schiff wäre auch mal schon heit. To my ode, ode, oh, oh. Blow, boys, blow. Von California.